Abschnitt 6 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die eine Klage. Wer die tiefste aller Wunden hat in Geist und Sinn empfunden, bitterer Trennung, Schmerz. Wer geliebt, was er verloren, lassen muss, was er erkoren, das geliebte Herz, der versteht in Lust die Tränen und der Liebe ewig sehnen, eins in zwei zu sein, eins im andern sich zu finden, dass der Zweiheit Grenzen schwinden und des Daseins Pein. Wer so ganz in Herz und Sinnen konnt ein Wesen lieb gewinnen, oh, den tröstet's nicht, dass für Freuden, die verloren, neue werden neu geboren, jene sind's doch nicht. Das geliebte süße Leben, dieses Nehmen und dies Geben, Wort und Sinn und Blick, dieses Suchen und dies Finden, dieses Denken und Empfinden, gibt kein Gott zurück. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Alice Stein.